0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns aus einem tief verschneiten Köln. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht 0800 220 50 50, die kostenfreie Nummer, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Oder E-Mail-Adresse domian@wdr.de und bitte schreibt in die E-Mail-Adresse eure Telefonnummer mit rein und wenn es geht, fasst euch relativ kurz in der E-Mail, dann kann die Post schneller bearbeitet werden. So, die erste Anruferin ist Polly. Sofern Polly ja, eine Die ist. Ja, sie ist eine Die. Ja, genau, ich bin eine Die. 23 Jahre alt. Hallo, Polly. Hallo, Domian. Ja, ich rufe an, weil ich ein kleines Hygieneproblem mit meinem neuen Freund habe. Hygiene? Und zwar, ich bin jetzt seit gut 6 Wochen mit ihm zusammen, also noch ganz frisch. Mhm. Und habe jetzt auch schon ein paar Mal mit ihm geschlafen und habe jetzt letztes Wochenende ja ein kleines Hygieneproblem eben bei ihm entdeckt. Nämlich? Und zwar, ja, ich wollte halt Oralsex mit ihm haben und habe dann eben entdeckt, also er ist nicht beschnitten, ich hatte bisher nur beschnittene Geschlechtsverkehrspartner. Ah. Und sag's nicht. Halt, sag's ja, nicht. Doch. Doch, leider hat er da eine ganz ordentliche Smegma-Anlage. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Ist das ekelhaft? Ja, das war schon ziemlich ekelhaft. Ist das ekelhaft? Aber bist du nicht schreiend rausgelaufen? Ja, nee. Ich. Nee, nicht schreiend, kotzen nicht rausgelaufen. Nicht schreiend, nein. Also ja, wäre ich am liebsten. Aber es war halt schon ziemlich widerlich. Und ich war total schockiert, weil er halt sonst ein total reinlicher und hygienischer Mensch ist und sich jeden Morgen duscht und total gut riecht. Und ja, deswegen war ich halt schon ziemlich geschockt. Ja, aber also eine ganze Portion, sagst du? Ja, eine ganze, also wie gesagt, ich habe das vorher noch nie erlebt. Ich hatte vorher noch keinen Mann, der nicht beschnitten war. Und deswegen, ich habe das noch nie vorher gesehen und war deswegen einfach schockiert und wusste gar nicht, was ich sagen soll. Wie lief denn dann eure Sexualität an dem Abend weiter? Ja, ich habe halt versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Also ich war halt einfach, wie vor den Kopf gestoßen und habe dann halt, Hast du denn weiter gemacht? Nein, natürlich nicht. Und habe dann, ich mein Kondom übergezogen und habe dann mit ihm geschlafen. Aber ich hatte da natürlich keinen Spaß bei. Du hast es gesehen und es stank und du hast es gerochen. Ja. Und du sagst, er duscht sich jeden Tag? Ja, also er duscht sich jeden Tag, jeden Morgen und deswegen, das passt halt überhaupt nicht zusammen. Deswegen war ich einfach, ich wusste nicht, was ich da jetzt irgendwie so sagen sollte oder wie ich hätte reagieren können. Und dass du überhaupt noch Bock hattest, dann mit dem trotz Kondom zu schlafen. Ja, da wäre bei mir alles aus gewesen. Ja, wie gesagt, ich war auch gar nicht mehr bei der Sache und habe irgendwie gedacht, ich wusste auch nicht, wie ich das jetzt ansprechen soll oder ich wollte ihn halt auch irgendwie nicht in diese Situation bringen und ihm da irgendwie mangelnde Hygiene vorwerfen, wobei es eigentlich genau das ist. Obwohl es genau das ist. Wie alt ist er? 33. 33? 33. Ja. Ist mir in der Rätsel, ich kann es mir nur so vorstellen, dass der dann oberflächlich duscht und sein bestes Stück einfach nicht wäscht. Nur so ist es erklärbar. Dass das Wasser über ihn fließt, aber das war's dann auch. Ja, ich weiß halt jetzt nicht, was ich da irgendwie machen soll. Ich hoffe halt eigentlich, dass es ein einmaliges Ding war. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich nicht. Ja, ich denke mir jetzt halt auch irgendwie, das ist ja jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass ich mit ihm Sex hatte und frage mich jetzt die ganze Zeit, habe ich das übersehen oder was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war das erste Mal beim Sex? Also das war euer erster Sex, meine ich? Nein, das war das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist. Und jetzt habe ich halt direkt gedacht, Hattet ihr das vielleicht erst bemerkt oder keine Ahnung. Vielleicht, ja. Hattet ihr denn danach nochmal Sex? An diesem Tag hatten wir noch Sex, ja, aber dann halt nicht mehr. Mhm. Gut, aber da war er dann sauber. An dem Tag. Ja, danach also. Dann. Mehr genau. Oder weniger. Ja. Mensch, Polly, ich glaube, so peinlich das auch ist, es ist ja auch peinlich für den, der es anspricht. Also jetzt in dem Fall für deine Person. Ich finde, das muss man sagen. Ja. Und eigentlich sollte er sich in Grund und Boden schämen. Ja, es ist halt, diese Peinlichkeit gönne ich ihm fast schon. Wenn er so unaufmerksam ist mit sich und seinem Körper und das dann auch noch einer Frau zumutet, hat er nichts anderes verdient, als dass er die Wahrheit ins Gesicht gesagt bekommt. Ja, es ist halt irgendwie komisch. Ich habe halt auch schon gedacht, er hat ja vorher auch schon Beziehungen gehabt, die über Jahre gingen und dass die Frauen da irgendwie nichts gesagt haben. Also es ist halt eben noch ganz frisch und es ist halt irgendwie, ja, ich habe halt ein bisschen Schiss, ihn damit jetzt so zu konfrontieren, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, so weiter mit ihm zu schlafen. Eben, ich glaube, das ist so eine Störung in der Sexualität, die kriegst du gar nicht aus dem Kopf raus, weil du jedes Mal ganz verkrampft bist, wenn es jetzt wieder losgeht und ist es wieder, ist es nicht und wie ist es und wie soll ich mich verhalten und wo bleibt da deine Lust und deine Leidenschaft, die ist doch weg. Ja. Nee, ja, vor allen Dingen, wenn ich jetzt an unser nächstes Treffen denke, dann ist das so die ganze Zeit im Vordergrund, dass ich halt denke, oh, war ja hoffentlich. Und du sagst wirklich, dass er sonst ein sehr gepflegter Typ ist. Total. Also er geht jeden Morgen sofort duschen, nachdem er aufgestanden ist und riecht auch eigentlich total gut. Also überhaupt nicht nach Schweiß oder irgendwas, sondern er benutzt halt Parfum und riecht eben sauber. Und deswegen hat auch keinen Mundgeruch? Nee, überhaupt nicht. Auch nicht. Mhm. Ja, dann ist das offensichtlich seine Schwachstelle. Ja, und da muss der junge Mann jetzt mit konfrontiert werden. Das geht nicht anders. Musst du machen. Wie soll ich das jetzt ansprechen? Ich meine, indem du einfach sagst, ich muss dir mal was sagen. Beim letzten Mal, als wir zusammen Sex hatten, ist mir das und das aufgefallen. Und das ist für mich sehr schlimm. So sagst du. Da wäre ich gerne bei, wie der reagiert. Da wäre ich gerne bei, ob der wütend reagiert, ob der peinlichst berührt reagiert, man weiß es nicht. Ja, ich möchte es eigentlich auch gar nicht wissen. Du musst es machen. Du bist in den verliebt, davon gehe ich mal aus. Ja. Bist du? Total. Total, ja, total. Gut. Dann darf da nicht so ein Schatten und so eine Unsicherheit im Raum stehen, musst du sagen. Mhm. Knallhart raus. Ja. Mehr kann ich ja gar nicht sagen, Polly. Ja. Das ist wirklich, finde ich, im Zeitalter der Dusche, in dem wir ja leben, finde ich das komplett indiskutabel, dass so etwas passiert. Das darf nicht passieren. Ja, das stimmt schon. Deswegen, ich war auch sehr geschockt, als ich das gesehen habe. Ja. Gut, Polly. Also, du musst sprechen. Ja. Viel Glück. Dankeschön. Tschüss und viel Erfolg. Tschüss. Danke, ciao. 0800 220 5050 Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Christoph. Christoph ist 16. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen bzw. gute Nacht, Domian. Hallo. Ja. Hallo, Christoph. Und was geht's bei dir? Und zwar möchte ich mit dir über konservative Lehrer sprechen und darum geht es bei mir im speziellen Fall jetzt um einen Sozialwissenschaftslehrer, der bei mir im Unterricht den Eindruck, sehr rassistisch zu sein. Rassistisch? Ja, hinterlässt. Ja, rassistisch bzw. frauenfeindlich, ein sehr, sehr konservativ geprägtes Bild hinterlässt bei uns Schülern. Sag mal ein paar Beispiele, woran du das festmachst. Und zwar hatten wir im Unterricht das Thema Asyl und da hat er uns dann eben im Grunde genommen als lernenden Menschen doch den Rat mitgegeben, beziehungsweise eher die Meinung in den Kopf gesetzt, dass das ja was Schlechtes ist, dass wir hier im Grunde genommen Steuern zahlen und damit Ausländern, die dann sich alle faul auf die Haut legen, den Lebensunterhalt zahlen. Mhm. Und mein Problem war jetzt, ich habe mich gemeldet im Unterricht, ich habe mich klar gegen seine Meinung gestellt. Ja. Das hat er in dem Moment auch akzeptiert, hat er aber, glaube ich, nicht für ganz ernst genommen. Mhm. Und das hat er eben begründet mit, stellt euch vor, ein Asylheim wird jetzt neben euer Haus, wenn ihr euch später ein Haus kauft, wird plötzlich neben euer Haus platziert und der Wert eures Grundstücks ja, fällt doch ziemlich runter. Mhm. Und was ja leider Gottes auch so wäre. Ja, natürlich, sehe ich ja auch ein, aber ich finde es als Lehrer doch ziemlich fatal, Schülern, jungen Menschen so ein bisschen ein sehr geprägtes Bild zu vermitteln, anstatt ein weltoffenes. Also da bin ich doch sehr enttäuscht und es muss ein differenziertes Bild sein. Er kann ja auf die Problematik der Asylbewerber und der Asylpolitik aufmerksam machen. Das kann er ja. Ja, er kann ja auch auf die Schattenseiten aufmerksam machen. Die gibt es ja. Da muss man ja gar nicht drum rumreden. Das ist ja nicht alles gut. Aber er muss euch eben das Spektrum der Meinungen anbieten. Das ist ein guter Lehrer. Und er darf euch nicht in eine Richtung drängen oder vielleicht sogar manipulieren wollen. Ja, sicherlich ist das richtig, was du sagst. Also daran habe ich ja auch gedacht, dass er sagt ja nichts Falsches im Grunde genommen. Aber das muss man meiner Meinung nach vorsichtiger verpacken. Und man muss das andere auch sagen. Man muss das Positive und das Richtige und das Humane eben auch sagen und das unterstreichen. Ja, das ist richtig. Aber das Ding ist einfach, der Lehrer, und das ist mein Thema auch so ein bisschen gewesen, was mich jetzt in den Tagen doch bewegt hat, dass ich das Gefühl habe, dass bei älteren Lehrern, ich möchte das jetzt vorsichtig ausdrücken, ich möchte da niemanden angreifen, da gibt es sicherlich, ich möchte nicht alle überall in eine Schublade stecken, doch sehr konservativ eingestellt. Wie alt ist der? Ich würde jetzt mal sagen, raten Ende 50. Mhm. Also was heißt älterer Lehrer, aber das ist ja doch an der Schule eigentlich schon. Ist ja die klassische 68er Generation, was man so sagt, die mit sehr linkem Gedankengut aufgewachsen sind und studiert haben. Also da gibt es ja auch ganz andere drunter. Ich glaube, das kann man nicht über einen Kamm so scheren mit Alt und Jung. Es gibt erzkonservative junge Leute und Lehrer. Und sag doch mal noch ein Beispiel, Stichwort Frauenfeindlichkeit. Genau, auf jeden Fall. Das war ebenfalls im Kurs. Und zwar war es Sommer. Und mittlerweile ist das ja so Trend, dass junge Mädchen etwas knapper bekleidet kommen, also zur Schule auch kommen. Das ist ja jetzt Trend, das ist nun mal so die Zeit. Und dann sagte er eben zu der Schülerin, du bist nicht zum Arbeiten hier. Also das war ja dann doch eine Anspielung auf die Prostitution. Mhm. Und das Mädchen hat das doch ziemlich hart getroffen. Das finde ich auch sehr frech, muss ich sagen. Das geht ihm gar nichts an, was sie anzieht. Das ist gar nicht seine, das hat er gar nicht zu beurteilen. Ja, genau, und das ist es eben. Also ich bin jetzt an einem Gymnasium und ich habe das Gefühl, dass man gegen diese Lehrer, nichts richtig unternehmen kann. Also wir haben auch einen Chemielehrer, der seit Jahren Schüler bloßstellt. Also seit Jahren wirklich. Und aber es gibt auch wir waren mehrere Schüler, mehrere Elternteile waren bereits beim Rektor. Wir haben mittlerweile 9 und ich habe das Gefühl, es wird einfach nichts unternommen. Und das ist, dass man gegen diese Lehrer sozusagen ohnmächtig ist, als Schüler sowieso, aber ich finde es schade, dass man auch dann auch gerade, wenn man sich mit mehreren Leuten zusammenschließt, nichts unternehmen kann. Mhm. Also das finde ich dann doch... Was mich schon wundert, weil ich glaube, noch nie konnte man so viel gegen Lehrer tun wie heute. Das war früher fast unmöglich, irgendwas zu unternehmen. Ich finde, dass ihr das weiter, wenn euch das stört, dass ihr da weiter da auf die Trommel hauen müsst. Und wenn der solche unsäglichen Sachen sagt, wie zu dem Mädchen, das finde ich schon kein Kavaliersdelikt mehr. Und wenn er seinen Unterricht so ideologisch ausrichtet, das würde ich bei einem linken Lehrer genauso sagen, übrigens. Der hat euch neutral, gerade in den Sozialwissenschaften, der hat euch das neutral vorzulegen, was angeboten wird. Da gibt es Vertrauensherr, da gibt es Rektor, da gibt es Elternbeiräte und weiß ich was. Ich würde alle Register ziehen, die zu ziehen sind, wenn mich das so massiv stören würde. Ja, nur das einzige Problem ist ja, bekanntlich sitzt der Lehrer am längeren Hebel. Ja. Und meine Furcht ist, beziehungsweise die Furcht von anderen Schülern, wo die ja auch ein bisschen verständlich ist, dass darunter dann die Note leidet. Also, dass es dann doch irgendwie rauskommt, Schüler XY. Einen gewissen Mut und ein gewisses Risiko muss man immer mitbringen, wenn man opponieren will. Mit einer Versicherung kann man nicht opponieren. Weißt du, das ist immer dieselbe Problematik. Wenn man sich gegen irgendetwas auflehnt, muss man einfach damit rechnen, dass man vielleicht auch Nachteile erfährt. Aber ich finde, das ist immer wert, dass man das tut. Und wenn ihr genügend Leute seid, wenn ihr euch zusammenschließt, es ist immer eine Frage der Solidarität und der Gemeinschaft. Habt ihr gut was in der Hand gegen solche Dinge, finde ich. Okay, ja, also ich bin mal gespannt. Also, ich will nur sagen, gib da nicht auf, und wenn dich das stört und wenn das wirklich so eklatante Sachen sind, macht den Mund auf und trommelt, macht Öffentlichkeit. Öffentlichkeit ist immer wichtig und immer gut. Ja, deswegen habe ich ja gerade mal angerufen, so, weil ich war mir auch nicht ganz sicher, was ich tun sollte jetzt. Mhm. Also weil natürlich ist so ein bisschen die Angst da, dass man da wirklich die Note dann oder dass der Lehrer es auch rausbekommt, zumal ich jetzt in dem Fach auch nicht schlecht stehe. Mhm. Na gut, aber du diskutierst ja schon mit ihm, sagst du, ne? Ich beziehe klar Position da auch, aber... Wie viele Leute sehen das denn in... Wie viel seid ihr da in dem Kurs? Wir sind circa 25. 25, Schüler. Wie viel sehen das denn ungefähr so wie du? Ja, das Problem ist, also gemeldet haben sich zwei, und darunter habe ich jetzt schon eingeschlossen, um sich gegen die Meinung zu stellen, und viele... schalten auch einfach ganz ab im Unterricht. Also bei ihm jetzt zum Beispiel, also da wird auch nicht viel gesagt. Also das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt genügend Schüler mobilisieren kann, die überhaupt so überzeugt davon sind, von dieser Schwäche, was unternehmen zu müssen. Wenn du ihm so richtig entgegentrittst, argumentativ, was spürst du dann bei ihm? Eine Desinteresse, also so ein Abstoßen. Mhm. Also so ein, er schaltet sozusagen ab, sein Blick richtet sich dann wieder Richtung Tageszeitung, die bei ihm auf dem Pult liegt. Und also er möchte das Ganze gar nicht wahrhaben. Ist schwer zu beurteilen, Herr Christoph. Ich finde es gut, wenn du da ein Kämpfer bist. Solche Leute brauchen wir überall. Und dann opponiere auch und begehre auf. Mach es. Okay, ich finde es gut. Also ich kann dir da nur Mut machen. Was sagen deine Eltern denn dazu? Ja, mit meinen Eltern habe ich natürlich auch schon darüber gesprochen, und meine Eltern finden das Ganze natürlich auch nicht gut. Das Problem ist einfach, ich wusste nie, wie ich da jetzt richtig rangehen soll, und ich schätze mal, ich werde das jetzt erstmal mit der Schülerschaft probieren, zumal ich auch noch Kurssprecher da bin, ja, in dem Kurs. Umso besser. Ja, also dann versuche ich auch nochmal mit dem Lehrer zu reden. Ja, aber es fällt eben so ein bisschen schwer, weil man dann doch ein bisschen im Hinterkopf diese Not hat. Natürlich, es fällt schwer, es ist kompliziert, aber ich finde, das muss man tun. Schon wegen des eigenen Standpunktes, um vor sich auch gerade dazustehen. Allein dafür lohnt es sich schon. Okay, Domian, ich denke, du hast mir doch ganz schön geholfen. Ich hoffe, Christoph. Ich hätte noch eine Bitte. Ja. Dürfte ich eine Autogrammkarte Natürlich, haben? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, danke schön. Alles Gute. Schönen Abend noch. Bleib ein Kämpfer. Tschüss, Christoph. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Sigrid. Sigrid ist 79. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Sigrid. Mein Gott, ich bin ja jetzt wirklich da. Du bist wirklich da. Ich freue mich. Ich bin wirklich da. Durch meine Schlafstörungen, Domian, habe ich dich kennengelernt. Ah, so geht's vielen. Ja. Aber du hast heute ein bestimmtes Thema, weswegen du mich angerufen hast. Ich habe ein bestimmtes Thema. Ich habe im März meine geliebte Tochter verloren. Mhm. Die ist gestorben und... Ich kann gar nicht damit fertig werden. Ja, wer fragt eine Mutter, wie sie mit dem Schmerz fertig wird? Wie alt ist deine Tochter geworden? 53 Jahre. Ich finde es so ungerecht. Es ist immer schlimmer, wenn die Kinder vor dem Alter sterben. Ja, ich finde, das ist das Allerschlimmste. Ist sie dein einziges Kind gewesen? Nein, ich habe noch zwei Kinder. Sie war die jüngste. Und der Sonnenschein der Familie. An was ist deine Tochter gestorben? Lungenkrebs. Ich habe immer wieder sie angefleht, aufzuhören zu rauchen. Hat sie nicht gehört. Hat sie ihr ganzes Leben geraucht? Nein, nein, nein. Aber ziemlich früh schon angefangen. Und ja, und dann, ich war Krankengymnastin und habe dann zum Schluss in einer onkologischen Klinik gearbeitet, und da habe ich dann auch Filme gesehen und immer noch mal, ja, ich habe sie immer angerufen und geschrieben, und sie möchte doch auf. Nein, nein, nein. Und in welchem Alter hat sie dann aufgehört zu rauchen? Vor 4 Jahren sie die Nachricht bekommen, dass sie krank ist. Und da hat sie sofort aufgehört. Aber bis vor 4 Jahren hat sie geraucht? Ja. Hinterlässt sie wiederum Kinder? Eine Tochter. Ja. Als du diese Nachricht erfahren hast, dass deine Tochter Lungenkrebs hat. Ja, da habe ich schon sehr geweint, und weil ich wusste, was das bedeutet. Aber wir dachten immer, die ganze Charité in Berlin, da war sie ein kleines Wunder, weil sie immer tapfer war und durchgehalten hat. Und es ging ihr immer gut. Mhm. Das war das Erstaunliche. Wann ging es denn dann rapide bergab? Im letzten halben Jahr dann. Mhm. Ja, da kam dann noch die Diagnose, dass Hirnmetastasen auch noch da sind. Und das war dann schlimm. Hast du sie begleitet? Ich habe sie lange begleitet. Ich bin immer hingefahren, aber ganz zum Schluss habe ich im Bus gesessen nach Berlin. Das war auch so schlimm. Und dann kriegte ich die Nachricht übers Telefon dann von meiner Enkelin. Dass sie verstorben ist. Ja, und das hat man mir dann sehr übel genommen, dass ich nun nicht früher da war. Und aber weißt du, ich wäre zusammengebrochen. Mhm. Wer hat dir das denn, wer nimmt dir das übel? Meine Enkelin, dass ich nicht, und der Freund meiner. Dass du in dem Todesmoment nicht da warst, obwohl du auf dem Weg nach Berlin warst. Ja. War das denn so abzusehen, dass sie genau an diesem Zeitpunkt stirbt? Nein, natürlich nicht. Eigentlich nicht, weil man hat ihr dann zum Schluss Medikamente gegeben und damit hat man das dann beschleunigt. Wie oft hast du sie denn in dieser Zeit besucht? Auch immer. Ich war viel in Berlin und sie war auch in der ersten Zeit noch hier. Und also wenn sie dann nicht, wir haben täglich telefoniert und also. Wie weit wohnst du von Berlin entfernt? 3 Stunden Bad Schwartau, Berlin. Ach, 3 Stunden, das ist eine weite Fahrt. Ja. Das ist eine weite Fahrt. Ja. Da fährt man mal nicht eben so mal eine Stunde nach Berlin. Nein. Ich habe eine ganz liebe Freundin, die hat mich dann während der Fahrt, hat sie mich dann begleitet und getröstet und also ganz rührend. Warum machen die dir das zum Vorwurf? Was steckt denn dahinter? Das ist doch eigentlich etwas sehr Unmenschliches, jetzt in der Trauer auch noch so einen Vorwurf zu machen. Ja, warum machen die das? Von dem Lebensgefährten war das ganz, ganz schrecklich. Als ich, dann wollte ich sie gerne noch mal sehen und dann hat er böse Bemerkungen gemacht, jetzt gehen wir in die Hölle und er war sehr auffällig in seinem ganzen Fall. Hast du sie denn dann noch mal gesehen? Ja. Er hat gesagt, jetzt gehen wir in die Hölle? Ja. Weil, warum? Ja, das, ich weiß es nicht. Sein ganzes Verhalten war ganz schlimm und dann mussten wir ja auch fahren und suchen und den Sarg aussuchen und die Beerdigung und man geht über seine Kräfte. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich bin selbst sehr gesund und von daher, also gut, meine Ärztin sagt immer, ich könnte mich 10 Jahre jünger machen. Und hattest du denn vorher auch schon ein eher schwieriges Verhältnis zu dem Schwiegersohn? Also, das ist nicht der Schwieger, das war der Lebensgefährte. Naja, okay. Ja. Und ein bisschen schwierig. Und er hatte mit mir Probleme wohl. Ja. Und wie alt ist die Enkelin? Die Enkelin ist 26. Und wie war das Verhältnis früher zwischen dir und der Enkelin? Gut, ja. Und dennoch macht sie dir jetzt Vorwürfe? Ja. Ja, der Kontakt ist abgebrochen. Sie hat dann in ganz kurzer Zeit plötzlich festgestellt, sie muss schnell heiraten, obwohl das gar nicht nötig war. Da war ich geschockt. Ne? Wie lange hattest du sie nicht besucht bis zu dem Tag, als sie gestorben ist? Kurz, einige Wochen vorher war ich noch da, in der Charité habe ich sie auch besucht. Einige Wochen vorher? Ja, 14 Tage vorher oder so war ich noch in der Charité. Mhm. Mein Mann hat mich dann immer begleitet und Dein Mann, ist das auch der Vater von? Nein, das ist nicht der Vater. Der ist schon lange gestorben. Haben die dir den Vorwurf gemacht, dass du überhaupt generell zu wenig da ins Krankenhaus gekommen bist? Nein, das eigentlich nicht. Das eigentlich nicht. Mhm. Aber das ist jetzt so außen vor. Aber das belastet das Ganze ja zudem noch. Aber damit kann ich eigentlich umgehen, das muss ich sagen. Das das geht. Ist für mich nicht so belastend. Mhm. Wie trauerst du um deine Tochter? Ich habe mich in eine Gruppe angeschlossen, aber das war ganz gut, aber es ging dann ins Esoterische und da konnte ich nicht mit umgehen. Was machst du denn persönlich? Ich mache persönlich, ich lenke mich ab, ich bin noch ehrenamtlich tätig in Bad Schwartau hier als grüne Dame. Und ich habe nette Freunde um mich und ich lenke mich ab, aber Silvester war es wieder ganz schlimm. Das glaube ich, das ist ja auch ein schwieriges Datum. Da habe ich also furchtbar geweint und ich dann habe ich eine Gedenkseite für sie im Internet gemacht und da dachte ich, das würde mir helfen. Meine Freundin hat mir geholfen dabei und als ich dann davor saß, habe ich nur geweint. Aber immerhin, das hast du gemacht. Das so verbreitet ist das ja noch nicht, dass Leute Gedenkseiten für ihre... Ja, ich habe gedacht, die Erfindung ist von mir, aber ich habe dann festgestellt, das machen ja schon ganz viele Menschen. Und hast du das selbst mit deiner Freundin zusammen gemacht? Mit der Freundin, die ist viel jünger und das ist eigentlich fast wie eine Tochter. Guckst du denn oft auf die Seite drauf? Nein. Die ist noch nicht ganz fertig und es müssen noch mehr Bilder rauf. Aber ich habe eine Kerze angezündet und meine Nichte auch. Wir haben einen sehr guten Kontakt. Und gestern habe ich erfahren, dass meine Schwester im Koma liegt. Die hatte einen Unfall und kommt noch dazu. Also ein weiterer Schicksalsschlag. Ja. Wissen gar nicht, sie liegt im Greifswald im Koma und wir wissen nichts, wie es passiert ist, gar nichts. Lass mich noch was zu der Tochter fragen. Wenn das Verhältnis so schwierig war mit der Enkelin und dann mit dem Lebensgefährten, warst du denn zur Beerdigung dort? Ja, ja. Und wie war es auf dieser Beerdigung? Ja, ich war wie gelähmt. Ich habe nur geweint. Und dann hat der Lebensgefährte dann alle eingeladen und ein großes Essen und so weiter. Ich konnte gar nichts essen. Ich verstand gar nicht, dass die anderen was essen konnten. Und ich wollte eigentlich nicht mit hingehen. Und da hat er mich gebeten, das ist nicht im Sinne von Livia und komm bitte mit. Nicht? Also seine Mutter war auch dabei. Also das hast du dann schon dann auch gemacht und das ging so von der Stimmung, das Ganze. Ja, das ging. Dennoch ist der Verlust und der Schmerz natürlich ungeheuerlich. Noch schlimmer war dann, sie kam dann wieder, was ich eigentlich gut fand, wieder an die Ostsee und hier war dann die Seebestattung. Ach so. Ja, das soll sie sich noch gewünscht haben, das habe ich nicht gewusst. Und da warst du auch dabei? Ja, das ist ganz schlimm, das ist ganz schlimm. Ihr seid ja mit einem Schiff rausgefahren, dann wird die Urne zu Wasser gelassen. Ja. Das heißt, es gibt auch keinen Ort, keinen Friedhof, keine Grabstelle, wo... Nein. Dafür hast du ja vielleicht deine Internetseite. Ja, das habe ich mir so gedacht. Ja, das finde ich auch einen ganz geschickten Zug. Ja, ich habe den Eindruck, Siege, dass du sehr gut eingebettet bist in Aktivitäten, in Ablenkung, bei helfenden Menschen. Dennoch ist man natürlich mit seinem Schmerz letztendlich alleine. Ja, sie ist immer da. Ja. Wir waren heute in Hamburg. Mein Mann, ich habe noch eine Tochter und die hat uns eingeladen ins Hansa-Theater. Aber sie ist immer da, Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht schlimm. Und das ist ja auch schön, dass sie immer da ist. Ja. Und die Hoffnung besteht ja, dass wenn noch etwas mehr Zeit vergeht, noch ist es ja gar nicht so lange her, dass wenn noch mehr Zeit vergeht, dass du deinen Frieden damit machen kannst, dass sie so in Gedanken oder im Geiste bei dir ist und dass der Schmerz nachlässt. Wenn manche Menschen sagen, die Zeit heilt an, das finde ich ganz schlimm. Nee, das kann man nicht sagen. Nein. Das kann man nicht sagen. Das kann man nicht. Das bleibt eine Wunde, immer. Absolut, das bleibt eine Wunde. Und es ist nur die Frage, wie lange man extrem darunter leidet. Ja. Bis dann der Zeitpunkt kommt, wo man eine gewisse Akzeptanz zu dem Vorfall hat. Ich kann schon wieder Fotoalben ansehen. Nicht, das hat mir ganz gut getan. Ich glaube, dass du alles richtig machst, Sigurd. Ja? Ich glaube, du machst alles richtig. Ich weiß es nicht, Ich glaube ja. Und du bist gut eingebettet und guck mal, das ist ja nicht mal ein Jahr her. Nein. Das ist ein Dreivierteljahr her. Ja. Dass das alles noch so ist, wie du es beschreibst, finde ich völlig normal. Ja. Weißt du was, wir rufen dich jetzt noch einmal an. Gleich im Hintergrund, überlegen wir nochmal ein bisschen. Ja, und dass ich dich gefunden habe, ich finde es so toll. Das freut mich. Ja, und ich wollte mich dafür bedanken. Dass sehr gerne. Ja. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft und alles Gute. Dankeschön, und eine Karte möchte ich auch von dir. Kriegst du. Ja, meine danke. Mitarbeiterin schreibt gleich deine Adresse auf. Ja, danke. Alles Gute von Herzen, Sigrid. Danke. Tschüss. Mhm, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Themennacht und das Thema morgen Nacht heißt, das Internet ist mein Unglück. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die durch das Netz schlimme Sachen erlebt haben. Also beispielsweise die extrem vereinsamt sind durch das Internet, weil sie ständig davor hängen, die krank geworden sind, weil sie nur vor dem Internet hängen, die sich vielleicht durch das Netz verschuldet haben. Leute, die keine normale Sexualität mehr praktizieren können, weil sie endlos im Netz Pornos sich anschauen oder im Netz selbst sich zur Schau stellen. Und ich möchte noch gerne mit Leuten reden, die durch einen Online-Kontakt vielleicht jemanden kennengelernt haben, der ihnen zum Verhängnis wurde. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, das Internet ist mein Unglück, dann meldet euch bitte an domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, sind die Leitungen wie immer geschaltet, 0800 220 50 50, gerne natürlich auch während der Sendung. Das Internet ist mein Unglück. Thema morgen, Thema heute frei, freie Themennacht und ich bin verbunden mit dem René, der ist 25. Guten Morgen, René. Guten Morgen, Domian. Hallo René, um was geht's bei dir? Folgendes, ich habe gerade mit viel Interesse dem jungen Mann zugehört, dem 16-jährigen jungen Mann, der sich der so ein bisschen Probleme mit seinem Sozi-Lehrer hatte. Mhm. Und ich fand es ganz interessant, weil ich bin selber Student, also ich studiere selber Sozi auf Lehramt, das heißt, ich bin wenn du so willst, angehender Sozi-Lehrer. Mhm. Und ich fand es mal interessant zu sehen, wie, also zum einen war ich schwer beeindruckt von dem jungen Mann mit seinen 16 Jahren, dass er schon sehr artikuliert und sehr reif irgendwie seine Meinung geäußert hat und auch wirklich so ein kritisches Auge hatte auf das Ganze. Da war ich sehr beeindruckt von, was ich super fand, wo ich mir dann gedacht habe, entweder ist er in seiner Persönlichkeit sehr weit oder der Sozi-Lehrer oder die Sozi-Lehrer davor, die haben es tatsächlich geschafft, ihr Ziel durchzuziehen. Das ist ja, also das war, könnte man sehen als positives Beispiel von Sozi-Unterricht, von erfolgreichem Sozi-Unterricht. Mhm. Und das fand ich, das wollte ich erstmal gesagt haben. Das andere ist einfach, ich selber als angehender Sozi-Lehrer, hab mir gedacht, okay, was der Lehrer gemacht hat, ich war nicht dabei. Und wenn ich gerade mal was erklären dürfte, und zwar geht es unterliegen Lehrer oder generell Lehrkräfte in Deutschland einem Indoktrinationsverbot. Das rührt vom Bertelsbacher Konsens. Das kam nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die Amerikaner, auf Druck der Amerikaner, weil die nicht wollten, dass Deutschland nochmal Jugendliche politisiert in irgendeine negative Richtung. Mhm. Und das heißt, als Sozi-Lehrer, wenn man so will, wenn man unvorsichtig ist, ist man mit einem Bein im Knast. Im Sinne von, dass man eine Abmahnung erstmal kriegt und einen Anpfiff vom Direktor oder vom Schulrat. Gut, ja, das sind natürlich die ganzen Vorstufen, aber das ist immer, was man uns gesagt hat. Ich höre daraus, was du sagst. Dass du den Christoph auch ermuntern möchtest, dazu trommeln und das öffentlich zu machen, wenn er solche Eindrücke hat. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich habe als angehender Lehrer auch vielleicht so ein bisschen eine andere Sicht auf die ganze Sache und ich war bei der Sache nicht dabei, was er gesagt hat und wie genau die Rhetorik war und in welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Ich würde mal jetzt so aus dem Blauen heraus behaupten, was er gesagt hat, war grenzwertig, aber es war noch im Rahmen. Mhm. Solange er sich selber persönlich von dieser Meinung über Asylbewerber, von dieser negativen Meinung distanziert, solange er da nicht sagt, meine Meinung ist, und solange er natürlich den Schülern auch andere Perspektiven und andere Meinungen aufzeigt, indem er, wie du ganz richtig gesagt hast, eigentlich so den Schülern das Spektrum zeigst und denen Kompetenzen vermittelt und Urteilsvermögen vermittelt, mit Hilfe dessen sie sich einfach ihre eigene Meinung bilden können auf diesem gesamten Meinungsspektrum. Ja. Okay. Und was er gesagt hat, das Problem ist also, er hat natürlich gesagt, bis auf einen weiter noch in dem Kurs waren nicht so viele Leute dabei, die dagegen den Lehrer mitwettern wollten, in Anführungszeichen. Er wollte auf jeden Fall das weiter beobachten. Ich würde ihn auf jeden Fall weiter dazu motivieren, so politisiert zu sein und sich auf jeden Fall kritisch mit sowas auseinanderzusetzen. Ich meine, René, das kennen wir alle aus unserer eigenen Schulzeit. Die meisten sind Mitläufer. denen ist das scheißegal. Hauptsache, die kriegen einigermaßen gute Note. Und es gibt immer ein paar Leute bei, die wach sind und hell sind und die auch sensibel sind und die irgendwie so kämpfen. Und das finde ich gut. Die sind mir sehr sympathisch. Und Christoph war wirklich für seine 16 Jahre sehr... Vielleicht sogar hat dieser Lehrer, der sehr konservativ ist, ihn vielleicht sogar ein bisschen trainiert, in seiner Art, seine Position zu finden und zu sprechen. Kann ja sein. Ja, und das war also vielleicht, wenn der Lehrer, ich kenne ihn nicht, aber vielleicht war er einfach, ich sag mal, so schlau und so geschickt, dass er einfach durch solche Aussagen wirklich tatsächlich diese Meinung getriggert hat, im Anführungszeichen, ja, genau. Um zu gucken, okay, kommt da ein bisschen was raus. Also, ja. Wie gesagt, als Lehrer ist es grenzwertig, den jungen Mann fand ich schwer beeindruckend, dass er sich so kritisch mit dem Ganzen auseinandersetzt. Andererseits, der Lehrer, ich würde ihn jetzt nicht sofort wegen der einen oder vielleicht auch zwei Aussagen als kreuzkonservativ abstempeln. Ja. Also ich sag mal, so wie Lehrer, wenn man in diese Richtung einschlägt, hat man, als Konservativer ist man nicht so wohl aufgehoben. Auch ein Lehrer hat das Recht, konservativ zu sein, wie ein Lehrer auch das Recht hat, liberal oder linksliberal zu sein. Ne? Das ist ja klar. Ja gut, der Lehrer soll ja ein Modell letzten Endes sein, ne, für die Schüler, dass man... Gut. Ein bisschen Persönlichkeit bringt er ja auch mit. Er ist ja auch kein Neutrum, wenn er da vorne steht. Es ist auch interessant, wenn man sich ein bisschen am Lehrer reiben kann. Ob das nun eine linke Socke ist oder eher eine konservative Socke, ist doch für einen Schüler, der wach ist, ist das ja auch interessant. Ja, absolut. Und damit hat der Lehrer seine Aufgabe erfüllt. Genau, absolut, ja. Das ist ja das erste Politikum, mit dem die Schüler dann konfrontiert sind. So, wenn sie sich an ihm aufreiben, umso besser. Dann machen sie es nicht raus und dann irgendwem, der unschuldig ist. Genau. René, danke für deine Meinungsäußerung zu dem Thema. Ja, sehr gerne. Und alles Gute in deinem Studium. Ja, danke dir, Thomas. Tschüss, ciao. Tschüss. Und wir machen weiter um 1:36 Uhr mit Tobias. Tobias ist 23. Guten Morgen, Tobias. Das ist richtig. Hallo. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja. Tobias, was geht's denn? Meine Freundin hatte vor ungefähr 2 Monaten einen Reitunfall und ist seitdem sitzt sie halt im Rollstuhl und ist ab der Hüfte querschnittsgelähmt. Ach du lieber Gott. Und was war das für ein Reitunfall? Ja, sie ist halt, sie reitet und ist vom Pferd gefallen und das Pferd ist unglücklicherweise auf sie gestürzt und hat ihr die unteren Wirbel eingeklemmt und darunter leidet halt ziemlich stark unsere Beziehung. Eingeklemmt heißt nicht gebrochen? Nicht gebrochen. Das heißt, es gibt eine Hoffnung, dass sie wieder laufen wird können? Genau, ab Februar geht die Reha los und man hofft halt das Beste. Ah, also, dann, ich weiß schon, so schockiert, dass ich dachte, sie müsste jetzt immer im Rollstuhl sitzen. Ich hoffe es nicht, aber bis jetzt leidet halt sehr ziemlich stark unsere Beziehung darunter. Warum? Und, warum? Man kann halt nicht mehr die Sachen machen, die man früher gemacht hat. Man ist gern auf Partys gegangen, hat viel unternommen. Ja, das kann man nicht, wenn einer krank ist. Natürlich nicht. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind seit 2 Jahren zusammen. Das ist schon ganz ordentlich. Ja, natürlich. Wer leidet denn am meisten? Du oder sie? Ich würde mir wünschen, wenn ich es wäre, aber ich denke mal, meine Freundin wird genau darunter leiden, weil sie ganz genau weiß, was ich auch ein bisschen empfinde. Was empfindest du denn? Ja, irgendwo auch ein bisschen Schmerz und Trauer. Weswegen? Ja, man liebt sich halt nicht mehr wie vorher. Man ist vorsichtiger, man weiß nicht, wie man reagieren soll auf die Person. Es ist halt alles eine verzwickte Situation. Also du bist so richtig unzufrieden mit der gesamten Situation? Ja. So kann man es nett ausdrücken, ja. Man kann nicht auf Partys gehen, man kann nicht so miteinander umgehen wie sonst, weil es ihr wehtut. Habt ihr Sex noch? Nee, natürlich nicht. Ich will sie auch nicht überfordern und deswegen wird es natürlich zurückgestellt. Den Sex vermisst du? Natürlich, ja. Wer vermisst ihn nicht? Ja, und wie oft siehst du sie im Moment? Bitte? Wie oft siehst du sie? Ich versuche es tagtäglich, aber ich bin halt ziemlich eingeschränkt auch, weil ich wohne selber in Neuss und mache gerade meinen Meister in Düsseldorf und deswegen ist es ein bisschen anstrengend alles. Wie weit wohnt sie denn von dir entfernt? Also wenn man jetzt überlegt, wenn sie im Krankenhaus besuchen kann, sind es so ungefähr 15 Kilometer. Mhm. Ist sie im Krankenhaus immer noch im Moment? Ja. Ach so, sie ist im Krankenhaus noch? Ja. Ach so, ich dachte, sie wäre. Also wir warten jetzt bis Februar auf die Reha und dann denke ich mal, wird sie auch wieder nach Hause kommen. Tobias, jetzt muss ich mal was sagen. Ich bin ein bisschen entsetzt über dich. Warum? Du nörgelst mir so rum. Was soll ich denn machen? Naja, hör mal, pass mal auf. Du hast eine Freundin. Ja. Die Freundin hat einen Unfall gehabt. Gott sei Dank ist sie dabei nicht ums Leben gekommen. Das hätte ja auch passieren können. Gott sei Dank ist sie bei diesem Unfall nicht für ihr Leben lang querschnittsgelähmt. Das hätte ja auch passieren können. Sie ist im Moment gehandicapt und das dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Was jammerst du mir, die Unfall, dass ihr keinen Sex habt oder dass ihr nicht auf Partys gehen könnt? Da hält man zusammen, wenn so etwas passiert ist. Hält man zusammen, ja. Aber irgendwann wird man ja selber auch schwach. Wie wird man selber schwach? Ja, was soll ich denn machen? Indem du einfach zu deiner Freundin stehst und jetzt kannst du gewisse Bedürfnisse eben nicht befriedigen. Das ist halt so. Natürlich nicht, aber man fühlt sich ja selber irgendwo schwach, weil man kann ihr ja nicht helfen. Was soll ich ihr denn abnehmen? Soll ich ihr einen Wirbel geben? Das geht ja schlecht. Nein, aber du kannst ja zum Beispiel helfen, indem du da bist und indem du nicht immer rumnorgelst und eine schlechte Stimmung verbreitest. Sie müssen nicht mal erleben, wenn ich zu ihr komme, ich versuche meine beste Stimmung rauszuhauen, aber man ist ja auch selber irgendwo unglücklich, weil man weiß, man kann dieser Person nicht helfen, obwohl man es gerne möchte. Natürlich nicht. Das ist ja mein Problem. Aber du kannst ja helfen, indem du da bist. Das ist ja schon mal deine Hilfe. Indem du ihr zeigst, dass du die Situation auch akzeptierst und dass du es auch akzeptierst, dass ihr im Moment nun mal keinen Sex haben könnt. Das ist nun mal im Moment so. Ja, ich weiß ja nicht, worum es dir geht, aber ganz ehrlich, mir geht es nicht nur um Sex, mir geht es um diese Person. Ja, was? Ich weiß nicht, ich werde hier die ganze Zeit irgendwie auf Sex distanziert und darauf möchte ich einfach nicht hinaus. Ich meine, der Sex war wunderschön, ich kann auch jetzt gerne darauf verzichten, aber ich weiß nicht, warum das immer auf Sex hinausläuft. Es tut mir einfach leid, hier läuft Person so allein zu sehen. Nein, hier läuft... Moment, gerade hast du es mir am Anfang einmal anders erzählt. Bist du erschüttert, sie nur leiden zu sehen? Oder bist Oder bist du erschüttert, dass du dein Leben nicht so führen kannst, wie ihr vorher das geführt habt? Ach, das sind viele Faktoren. Aber in erster Linie geht es mir ja wohl um die Person und nicht irgendwie um mein privates Partyleben, um mein Sexleben. Dann ist es gut. Nein, so hast du es aber am Anfang nicht erzählt. Man wohl genauer hinterfragen. Dann hätte ich es wohl erzählt, aber weil mir ich verstehe das. Ich verstehe das Problem nicht. Entschuldige, Tobias, ich verstehe das Problem nicht. Da ist deine Freundin, die hat einen Unfall gehabt. Das ist keine schöne Situation. Natürlich. Das tut einem leid, natürlich. Das ist ja völlig normal, dass es einem leid tut. So, und dann steht man der Person bei und beißt gemeinsam auf die Zähne und geht durch die schwere Zeit durch. So what? Das ist es. Was gibt's da zu jammern? Ich bin nicht die Person, die jammern will. Aber was soll ich denn machen? Ich bin einfach mit der kompletten Situation überfordert. Wie soll ich reagieren? Tagtäglich. Ich kann nicht immer gutes Gesicht auflegen und alles sagen, alles wird gut. Irgendwann wird man selber auch schwach und sagt, es geht einfach nicht mehr. Was heißt das? Willst du aus der Beziehung raus? Nee, ich versuch's ja eben nicht, aus der Beziehung rauszukommen. Aber du bist kurz davor? Das auch noch nicht mal. Ich will einfach nur einen Rat haben, wie ich reagieren soll. Das habe ich ja nun schon 5-mal gesagt. Wie ist sie denn so drauf, wenn du sie besuchst? Natürlich, sie freut sich, wenn sie mich sieht, weil ich gebe ihr irgendwo Halt. Aber die weiß halt auch ganz genau, dass ich irgendwo auch mit der kompletten Situation überfordert bin. Ich verstehe nicht, was es da überfordert zu sein gibt, indem du deiner Freundin einfach beistehst, solange sie krank ist. Ja, ist das so schwer? Ja, aber das Ding ist, angenommen, sie wäre dauerhaft krank. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchziehen könnte. Okay, das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall. Du hast ja gesagt, dass sie in die Reha kommt und dass sie wieder... aber wer gibt mir die 100%ige Sicherheit? Ja, Wollen Sie mir die geben? Darf ich mich auf Ihr Wort vertrauen? Du bist vielleicht drauf. Du willst also die 100%ige Sicherheit, dass sie wieder gesund wird. Wenn sie nicht wieder gesund würde, wärst du weg, oder was? Das nicht, aber... Das auf die lange Zeit gesehen. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, auf die nächsten 40, 50 Jahre, und ich würde sagen, meine Freundin ist dauerhaft krank, wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Gut, über die nächsten 40, 50 Jahre reden wir nicht. Wir reden erstmal über das nächste halbe Jahr. Was sagen denn die Ärzte von deiner Freundin, wie lange die Reha dauert, bis sie wieder laufen kann? Also es wurden jetzt 3 Monate Reha ungefähr angesetzt. Mhm. Danach wird sie wieder einigermaßen laufen können? Kann man das hoffen? Man hofft es, ja. Ja, aber was reden wir denn da, Mensch? Wir reden über drei Monate. Über 3 Monate, die sogar hoffnungsvoll Natürlich. Sind. Diese 3 Monate, die kann man auch stark sein, aber ich sag ganz ehrlich, ich habe auch mein eigenes Leben irgendwo. Ja, du bist ja egomäßig drauf, sage ich dir. Was heißt denn egomäßig? Das heißt egomäßig, wenn du mir sagst, dass deine Freundin ist krank und dann sagst du, ja, ich habe auch meine eigenen Bedürfnisse. Die steckt man dann zurück, junger Freund. Die steckt man zurück. Natürlich stelle ich sie zurück. Ja, aber und da redet man auch nicht großartig drüber. Da geht man zur Freundin hin, die freut sich, hast du mir gerade gesagt. Bring ihr Blümchen mit, bring ihr was zu essen mit und was ich. Besuch sie jeden Tag oder ein paar Mal in der Woche in der Reha und noch schneller wird deine Freundin wieder gesund. Was reden wir? Ja, irgendwo hast du recht, Junge. Ja, Mensch, Tobias. Ja. Da ist jetzt mal einmal in. Ich meine, das lässt sich echt so leicht sagen. Du sitzt da irgendwo hinterm Telefon, ja, sagst mir, was ich machen soll. Ja, ja. Nee, ich akzeptiere es ja auch. Aber einerseits musst du dich auch mal in meine Lage versetzen. Ja, in die eine Lage habe ich mich versetzt. Da ist jetzt mal eine Irritation in deinem Leben passiert. Da ist jetzt eine Erschütterung in deinem Leben passiert. Es ist nicht alles Spaß und Fun, wie es vielleicht vorher war. Nein, das Leben ist nicht immer Spaß und Fun. Und da muss man sich auch arrangieren und da muss man auch zusammenhalten, wenn man ein Paar ist. Nicht nur, wenn man ein Paar ist, auch wenn man befreundet wäre. Aber ihr seid ja nun ein Paar. Ah, krasser Typ, ey, du kannst einem ins Gewissen reden, ey. Ja, du hast mich dann nach meiner Meinung gefragt. Ja, nee, hast ja auch recht. Da muss ich klein beigehen, aber ich will das jetzt auch nicht bis ins kleinste Detail ausdiskutieren und. Ja. Naja, vielleicht hast du ja irgendwo auch recht. Du achtest schon auf meine Zeit, höre ich, merke ich. Ja, ich merke das schon irgendwie, das wird ein Endlosgespräch, wenn wir uns jetzt hier mal zusammensetzen würden, das wird eine lange Nacht werden. Tobias, ich glaube, wir haben auch alles gesagt. Das ist ja, eine Frage, wie du dich, es ist letztendlich eine Frage, wie du dich jetzt positionierst und wie du dich verhältst. Und wo deine Gewichte sind, ob die jetzt im Moment mehr bei dir liegen oder bei deiner Freundin. Ich finde, in einer Partnerschaft, in diesem Fall, muss das Gewicht mehr bei deiner Freundin liegen. Und da musst du zurückstecken. Das ist verständlich. Finde ich. Natürlich. Mein Lieber. Wollen wir aufhören? Ja, Marit, schönen Abend, hast ja recht. Tschüss, Tobias. Ciao. Alles Gute für deine Freundin. Tschüss. Tobias. Aus einer heilen Welt herausgeschleudert in ein Problem und schon geht die Welt unter. Kevin, 27. Hallo. Guten Morgen, Kevin. Guten Morgen, Domian. Domian, ich habe ein Problem. Kevin, ja. Ich habe das Problem, dass ich das Problem habe, dass ich nicht mit Geld umgehen kann. Oh je, das ist problematisch. Oh ja. Was machst du beruflich? Zurzeit bin ich arbeitslos. Hast du eine Ausbildung? Ich habe meine Ausbildung vor 2004 abgeschlossen. Mhm. Und was? Als Lagerarbeiter, als Handelsfachpacker nennt sich das. Okay. Und wie lange bist du jetzt schon arbeitslos? Ich bin jetzt arbeitslos seit Anfang letzten Jahres. Waren letztes Jahr nebenbei immer arbeiten gewesen. Mhm. Woanders in Kantinen. Habe in der Kantine ausgeholfen. Konnte dann bei anderen Leuten mit aushelfen, da wo ich dann auch Geld gekriegt habe. Mhm. Und habe auch versucht, das Geld irgendwie zurückzuhalten, so dass ich das dann hüten kann, dass ich damit auch was bezahlen kann. Aber da kam dann wieder das bei mir durch. Ein Geld da, gleich wieder weg. Ja. Für was gibst du dein Geld denn so aus? Ja, was soll ich sagen? Sagen wir mal so, für Sachen, die sinnlos sind, wie zum Beispiel eine Schwarzlichtlampe, wie zum Beispiel eine neue Anlage oder wie gesagt, den Rechner mit zwei Monitore, wozu ich eigentlich zwei Monitore brauche, weiß ich nicht. Ich verstehe. Also für so sinnlose Luxusartikel letztendlich. Sozusagen, ja. Sozusagen. Hast du Schulden? Ja. Wie hoch? Schwer zu sagen, knappe 10.000 Euro. Boah, das ist viel Geld. Mhm. Das ist viel Geld. Mhm. Du verdienst im Moment oder du kriegst im Moment wenig Kohle rein. Mhm. Wie viel hast du im Monat ungefähr? Also Arbeitslosengeld 1 sind es um die 430 Euro. Und dann jobbst du noch ein bisschen? Und ja, das war jetzt gewesen bis letzte Woche Freitag. Und jetzt bin ich wieder arbeitslos, kümmere mich aber trotzdem auch um Arbeit. Okay, also auf jeden Fall ist kommt jetzt auch. Ja, bitte. Und dann kommt jetzt auch noch dazu, dass ich jetzt auch noch in den Sachen mich jetzt selber unter Druck setze, weil ich eine gute Freundin von mir nicht enttäuschen möchte, weil ich habe ihr versprochen gehabt, Anfang des Jahres, dass ich im Dezember, dass ich meinen Führerschein hole, Anfang des Jahres. Mhm. Wiederhole. Dafür braucht man auch Geld. Ja, mhm. Richtig. Und diese 10.000 Euro Schulden, wo hast du die? Wo sind die verschuldet? Das sind immer so Kleinigkeiten. Das fängt bei meiner ehemaligen Stadtsparkasse in Magdeburg an. Ich komme aus Magdeburg. Ja. Und da ist was offen wegen dem Dispo-Kredit. Ja. Wegen dem Dispositionskredit, den ich damals gekriegt habe, den ich eigentlich damals hätte nie kriegen sollen, weil ich bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet habe, keinen festen. Ja, und Dispo-Kredite sind extrem teuer. Extrem teuer. Fast schon pervers teuer. Ja. Also ist gestreut. Sparkasse, Privatpersonen. Also Sparkasse und dennoch andere Sachen. Auch zum Beispiel mein Auto, was ich hatte, VW Passat. Für 2.500 Euro, den hatte ich bis zu 2.000 Euro abbezahlt. Mhm. Und den musste ich jetzt, da hatte ich jetzt Anfang 2010 einen Unfall gehabt am 6. Januar. Okay, ich mag, das ist alles kompliziert und das ist sehr verschachtelt. Kevin, du musst sofort zu einer Schuldnerberatung gehen. Du musst sofort zu einer Schuldnerberatung gehen, damit Fachleute sich das angucken, wie du von diesen 10.000 Euro runterkommst. Und dass die dir genau einen Plan machen, auch einen Ausgabeplan, wie viel Geld du wie ausgeben kannst und welches Geld dir zur Verfügung steht. Du musst das ich vermute, so wie du das jetzt gerade geschildert hast, dass du es wirklich nicht alleine schaffst, dass dir das immer wieder über den Kopf wächst. Und du brauchst einfach jemanden, der dich ja als Händchen nimmt und der dir sagt, so und so musst du jetzt mit deinem Geld umgehen. Der das auch wirklich im Detail durchspricht. Du musst deine Hosen komplett runterlassen. Alles, was du an Unterlagen hast, musst du damit hinnehmen. Mhm. Hast du sowas schon mal versucht oder gemacht? Versucht habe ich schon mal, ja. Aber ich habe es dann immer wieder nach hinten voraus verschoben. Und dadurch ist dann auch dadurch ist dann auch meine Beziehung denn 2010 denn zu Bruch gegangen. Das auch noch. Das heißt, du bist jetzt solo. Ja. Ich hatte jetzt aber eine gute Freundin, eine sehr, sehr gute Freundin, mit der ich jetzt 4 Jahre lang, die ich jetzt wirklich schon 4 Jahre kenne, mit der ich auch 3 Jahre lang zusammengearbeitet habe. Wir stehen auch regelmäßig in Kontakt und. Okay, aber du bist jetzt in keiner Beziehung im Moment. Nein, du hast keine Beziehung, die Beziehung ist kaputt gegangen wegen dieser Geldgeschichten, was ja schon auch ein großer Warnschuss, ne, an dich ist. Mhm. Du musst jetzt was unternehmen. Ich finde, das ist noch überschaubar. Das ist schon schlimm genug mit den 10.000 Euro und deinem Einkommen. Aber das ist noch überschaubar. Zieh die Notbremse. Wir werden dir jetzt gleich mal ein paar Adressen an die Hand geben, wo du hingehen kannst, auch in Magdeburg. Und da musst du es machen, Du reitest dich immer mehr rein in die Jauche. Ja, ich merke das auch, dass ich dadurch jetzt auch diese gute Freundin, die ich jetzt seit fast 4 Jahren jetzt habe, mit der ich mich auch über alles unterhalten könnte, jetzt auch eben dadurch verliere. Mhm. Du verlierst Leute und du kannst auch psychisch und seelisch krank werden dadurch. Ja. Bei mir ist das Problem, ich schlafe nachts so gut wie gar nicht mehr, weil ich selber, wenn ich gehe am Postkasten, wenn ich die Post sehe, wird mir schlecht. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du Angst hast vor jedem Brief, der kommt und Angst hast, den überhaupt aufzumachen. So ungefähr, ja, aber es bleibt mir nichts anderes immer, als wie diesen Brief aufzumachen, mir das anzugucken, was es ist und dann aber auch versuchen zu telefonieren, dass das alles dann auch geht. Mhm. Meistens telefoniere ich dann auch mit denjenigen, von wo das kommt und versuche eine Ratenzahlungsvereinbarung zu machen. Ja, aber du wurstelst da so für dich rum, das bringt nichts. Mhm. Da muss jetzt fachkundige Leute an deine Seite. Lieber Kevin, wir machen Folgendes. Du wirst jetzt auflegen und wir rufen dich wieder an. Dann kriegst du entsprechende Adressen an die Hand und noch ein paar Tipps von meiner Psychologin und da musst du selbst loslegen. Gleich morgen. Na klar. Ja? Na klar. Domian, ich danke dir. Wünsche dir ein gutes Händchen und viel Erfolg wünsche ich dir. Ja. Domian, kannst du mir dann auch nochmal eine Autogrammkarte schicken? Gerne, schicken wir dir. Du sagst gleich die Adresse. Okay, na tschüss. Klar. Gut, ich danke dir. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema, das Internet ist mein Unglück. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die das wirklich sagen, die durch das Internet in ein großes Unglück geraten sind, in eine große Sucht, in eine Krankheit, in eine Abhängigkeit, vielleicht auch in eine Verschuldung oder vielleicht könnt ihr Sex nur noch genießen oder praktizieren mit oder durch das Internet und habt ihr vielleicht durch das Internet mal jemanden kennengelernt, der für euch und euer Leben ein Fluch war, der euer Leben vielleicht sogar zerstört hat. Also ihr könnt euch gerne anmelden, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet, kostenfrei für euch. Das Thema, das Internet ist mein Unglück. Und hier ist Jürgen, Jürgen, 64, im Alter von 64, so wollte ich sagen. Hallo Jürgen. Morgen Domian. Um was geht's bei dir, Jürgen? Ja, ich habe ein bisschen Angst. Und zwar, ich habe Parkinson. Mhm. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt durch eine Agentur, also allerdings nur, weil sie mich angerufen hat. Das ist also ein bisschen schief gelaufen, aber trotzdem, ist egal. Und ja. jetzt werde ich sie, wie gesagt, wenn es Samstag nicht schneien sollte, werde ich sie besuchen. Ja. Ich habe noch ein Auto. Du kannst noch Auto fahren. Ich kann noch Auto fahren, also ich traue mir das hundertprozentig zu. Musst du weit fahren, um sie zu sehen? Nach Hagen. Wie viele Kilometer sind das von dir entfernt? 50 Kilometer. Wie viel? 50. 50, ja. Hm. Das ist normalerweise keine Entfernung. Ja. Ich war Kfz-Meister, bin also viel Auto gefahren. Hm. Sie hat dich angerufen. Bitte? Sie hat dich schon angerufen. Ja, sie hat mich angerufen. Und ihr habt ein bisschen geredet. Richtig. Hm. Und am Telefon ist sie mir sehr sympathisch. Und vor was hast du jetzt Angst? Ja, ich möchte das nicht kaputt machen, wenn sie mich jetzt sieht, dass ich schlecht laufen kann oder so, ne? Hast du ihr das noch nicht gesagt, dass du krank bist? Doch, sie weiß das, dass ich krank bin. Aber ich glaube, sie hat noch nicht begriffen, was heißt Parkinson zu haben. Mhm. Wie sieht das denn aus bei dir? Beschreib mal, wie bewegst du dich fort? Wie läufst du? Ich laufe wie so ein Roboter. Mhm. Also ganz steif. Ja. Ich kann zwar einiges machen, aber bin doch ziemlich eingeschränkt. Mhm. Auch mit der Sprache, bin manchmal am Stottern und so. Mhm. Hat sie dich denn am Telefon ein bisschen genauer danach befragt, so wie wir beide jetzt auch uns darüber unterhalten? Nee, eigentlich nicht. Ja, und du hast es so von dir aus auch nicht gesagt, also ich laufe wie ein Roboter beispielsweise oder... Nein, das habe ich nicht gesagt. Mhm. Wie alt ist die Frau? Sie ist 63, ich bin 64. Ja. Also man sollte ja im ersten Moment, sollte man ja glauben, wenn eine Frau hört oder wenn ein 63-jähriger Mensch hört, da der andere ist an Parkinson erkrankt, dass man da schon bestimmte Vorstellungen hat. Und ja, ich weiß nicht, ob sie überhaupt weiß, was Parkinson ist. Ja. Ich habe nicht das Gefühl. Eigentlich ist die Erkrankung ja besonders auch durch den Vorgängerpapst des jetzigen Papstes, der hatte die Krankheit ja auch, da ist sie ja sehr populär geworden. Aber das kann natürlich sein, dass einige Menschen das nicht richtig kapieren, was das ist und was das bedeutet. Ja, ja. Ja, Mensch, Jürgen, weißt du, dann sie ist das... Sie redet nur, sie geht mit ihren Hunden spazieren, aber das werde ich noch schaffen. Mhm. Gut, wenn sie sieht, wie ich laufe, ich weiß nicht, wie sie das auffasst. Mhm. Und ich habe sie am Telefon jetzt schon so viele Gefühle entwickelt. Naja, du hast ja einmal gesprochen jetzt, ne? Ja, nee, mehrere Mal schon. Jeden Abend kann man sagen. Jeden Tag rufe ich an. Seit wie lange geht das jetzt so, dass ihr jeden Tag telefoniert? Seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen. Jürgen, pass mal auf, dann würde ich dir raten, wenn du so unsicher bist und so eine Angst hast, dass du ihr das nochmal am Telefon so erklärst wie mir gerade. Ja, sicher. Und du kannst ihr am Telefon noch sagen, frag mich, was du zu dieser Erkrankung wissen willst. Dann kann sie ja fragen, wenn sie nicht genau Bescheid weiß. Das nimmt dir schon ein bisschen die Angst. Wenn sie dann trotzdem immer noch sagt, nee, das ist mir egal, da kann ich gut mit leben, dann kannst du dich ja viel mehr auf den Samstag freuen. So fährst du ja mit einer großen Angst dahin. Ja, eigentlich ja. Ich würde das im Telefon nochmal thematisieren. Ich würde es genauso sagen, wie du es mir gerade gesagt hast. Pass mal auf, so und so. Ich freue mich, dass wir uns sehen, aber mir ist ein bisschen unwohl, weil du dir vielleicht nicht genau vorstellen kannst, was das bedeutet, was mit mir los ist. Und dann erzählst du mal ein bisschen, beschreibst dich so, wie du gehst und mit dem Sprechen und vielleicht auch, welche Probleme du so im Alltag hast. Leg alle Karten auf den Tisch. Du musst sie ja sowieso auf den Tisch legen. Ich bin normalerweise für Ehrlichkeit. Ja, aber du hast auch so ein bisschen Angst, dass sie am Telefon dann sagt, ach nee, dann doch nicht, ne? Ja, richtig. Ja, aber dann lieber am Telefon eine Abfuhr bekommen, als dann vis-à-vis irgendwo, wo ihr euch trefft. Man, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen, ne? Ja, ich weiß, das ist mir schon klar. Am Samstag das erste Mal. Am Telefon sind wir sehr sympathisch. Ja, aber ich sage, es ist vielleicht für dich einfacher zu verkraften, wenn sie am Telefon zu dir sagen würde, nee, das ist mir doch zu doll, als wenn ihr euch gegenüber sitzt, dann ist es noch härter für dich. Ja. Ruf sie nochmal an und sprich mit ihr. Ja, morgen früh. Morgen früh, genau. Und dann wünsche ich trotz allem viel Glück und dass die Sache gut läuft, Jürgen. Wir müssen Schluss machen. Danke. Tschüss. Tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema, das Internet ist mein Unglück. Ihr könnt ab 0 Uhr hier anrufen. Gerne auch mailen, domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Winternacht. Bis morgen. Tschüss.